Christa sagte mir, du hättest auch Bock mitzumachen im Presseteam. Ja, soweit ich kann, gerne. Okay, ich melde mich bei dir. Kannst du rausschneiden, den Teil. Gut, dann öffne ich jetzt einfach mal die Sprechstunde. Wir haben heute den 5.12.2016. Es ist ein bisschen später geworden. Wir haben jetzt 21.20 Uhr. Aufgrund einer Umstellung im Presseteam, um es mal sehr freundlich zu umschreiben, haben wir die Sitzung der Presse noch ein wenig verlängert und diverse Fragen noch beantwortet. Diese Pressesitzung haben wir natürlich jetzt in die Sprechstunde verlagert. Und legen wir jetzt los. Berichte der anwesenden Bufus. Aufgrund der Tatsache, dass es da Änderungen gegeben hat, bin ich heute wahrscheinlich alleine. Ich hatte meinen Bufo-Kollegen auch gesagt, dass ich mich darum kümmere, dass die Sprechstunde heute bedient wird, weil wir natürlich auch geahnt haben, dass da Beratungs- und Sprach- und Fragebedarf ist. Ich würde aber trotzdem, bevor ich die Fragerunde aufmache, ein bisschen was von letzter Woche erzählen, einfach um euch auf den neuesten Stand zu bringen. Wir haben uns am Freitag getroffen in Kassel in einer kleinen Runde von Leuten, die sich in den letzten Wochen und Monaten mit dem Thema Zielgruppenanalyse, Milieuanalyse beschäftigt haben. Ich habe mir quasi als Vorstand erlaubt, ein paar Berater zu einem kleinen Treffen zusammenzurufen, einfach auch, weil ich Beratungsbedarf habe und weil ich auch will, dass die Dinge gelingen und nicht die Möglichkeit habe, in kürzester Zeit jetzt große Konferenzen und Mumble-Sitzungen zu organisieren, die alle mit einschließen. Das hat bedeutet, dass ich auf das Ticket der Kasseler Piraten, die eine Flatrate haben, in dem Philipp-Scheidemann-Haus einen Raum gebucht habe und habe zwei Leute eingeladen, die eine Milieustudie für die Piraten entwickelt haben. Die haben einen Vortrag gehalten darüber und noch einen zusätzlichen Vortrag über Framing. Wer nicht weiß, was Framing heißt, möchte das bitte googeln. Das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen, das zu erklären. Aber es ging auf jeden Fall darum, wie wir unsere strategische Ausrichtung verbessern können. Also um die Erschließung neuer Wählergruppen. Es ging darum, wie wir die drei Themen, die der Bundesvorstand beschlossen hat, also ich wiederhole es nochmal, Digitalisierung, Teilhabe und Menschenrechte in irgendeiner Form nach vorne bringen können. Ja, dazu waren noch diverse andere Leute da, also ich glaube insgesamt 7, 8 Leute, mit denen ich diskutiert habe, wo ich mir angehört habe, was sie dazu zu sagen haben. Es wird auch noch ein Ergebnisprotokoll geben. Wir haben dort keinerlei Beschlüsse getroffen. Das war lediglich der Informationen gedacht und im Austausch. Es hatte auch wird auch keine Wirkung haben auf irgendwelche Beschlüsse, sondern es ging hauptsächlich darum, Strategien zu entwickeln in der Öffentlichkeitsarbeit. Die Zielgruppen zu definieren. So, die einzige Sache, die wir da letztendlich uns überlegt haben, die auch Auswirkungen auf euch alle haben wird und auf alle Mitglieder, ist folgende: Es wird zwei Wettbewerbe geben bis zur Marina Kassel. Der eine Wettbewerb wird gehen um die sogenannten Storylines der Partei. Das heißt, wir werden euch noch genau erklären in einer E-Mail, die an alle Mitglieder geht, welche Storylines, was überhaupt Storylines sind, also was wir damit meinen. Und es wird natürlich der gesamte Prozess beschrieben, das entwickle ich noch in der Woche jetzt mit 1, 2 Leuten, was letztendlich das Ziel dieses Wettbewerbes ist und was wir mit diesen Storylines anfangen sollen. Dazu hat der René Pickert auch ein kleines Video gedreht, der war da, der Spitzenkandidat aus Rheinland-Pfalz. Ich kann gerne auch noch eine Liste dann in dieses Protokoll halt reingeben, wer alles da war. Es ist letztendlich kein Geheimnis, dass ich mich mit diversen Leuten treffe. Es waren auch Christos und Carsten Sawosch da aus dem Bundesvorstand. Und es wird eine Ausschreibung und einen Wettbewerb geben für einen Slogan für die Piratenpartei, weil wir keinen mehr haben. Das wäre jetzt in der Kürze die Zusammenfassung. Ich weiß, jetzt poppen wahrscheinlich super viele Fragen auf. Ich bitte euch aber irgendwo nicht allzu sehr ins Detail zu fragen, weil wir natürlich dazu noch ein Protokoll verfassen werden. Ja, und jetzt kommen wieder die blöden Kommentare, die könnt ihr euch sparen. Ich möchte ernsthaft und konstruktiv arbeiten. Jeder, der hier irgendwie meint, er möchte den Prozess stören, ist unerwünscht und kann gerne gehen, weil das hat mit Piratensein nichts zu tun. Danke. So, Fragen bitte. Also wenn ich sprechen möchte, gerne auch im Pad. Ich poste den jetzt hier nochmal rein. Paki? Ja, Frank. Deswegen zu den drei Hauptthemen. Gibt es dort schon Ansprechpartner oder welche, die das komplett koordinieren? Was meinst du jetzt, Ansprechpartner, welche, die das komplett koordinieren? Du hast jetzt gesagt, dass ihr Storyboards für Digitalisierung, Teilhabe und Menschenrechte haben will oder gerne machen möchtet. Das heißt, es muss ja für jeden Themenbereich einen Federführenden geben. Projektkoordinator. Also wir haben Folgendes, wir haben im Bereich Digitalisierung diverse Themensprecher, wie zum Beispiel Patrick Breyer, die einzelnen MDLs, die in dem Bereich, wie Lukas Lammler zum Beispiel, der Sprecher in der NRW-Fraktion ist. Wir haben die AG Digitalisierung, die gerade aktiv ist, und ich bin auch gerade in Gespräch mit diversen Leuten, das gesamte Konzept zum Thema Themensprecher oder Themenbeauftragte dahingehend zu ändern, dass wir auch Bundessprecher beauftragen. Das kostet aber alles unglaublich viel Zeit. Nein, wir haben zu den einzelnen Bereichen noch keine Sprecher oder Koordinatoren. Das ist aber hauptsächlich dem geschuldet, dass wir einfach nicht die Zeit dazu hatten. Ist aber ein Einwurf, den ich auf jeden Fall aufnehme. Also zu sagen, gut, wir nehmen zu den Themen Sprecher. Wir hatten zum Thema Asylpolitik, Integration, Migration hatten wir einen Themenbeauftragten, der seine Beauftragung zurückgegeben hat. Wir haben einen Themenbeauftragten zum Thema Datenschutz und Privatsphäre, der Patrick Breyer. Aber das ist natürlich zu wenig. Vergiss die Drogen nicht. Ja, wir haben nur ganz viele Themensprecher, richtig. Geht doch. Gerne. Jetzt muss ich mal gucken. Es gibt, glaube ich, in dem anderen Pad gibt es keine Fragen mehr, ne? Kira hat eine WM. Ja, also ich halte es für sehr unglücklich, sagen wir mal so, wenn ein Vorstand die Sprechstunde selber moderiert. Habt ihr euch mal Gedanken drum gemacht, wie ihr das ändern könnt, weil das in so einer Sprechstunde der Vorstand sich selber präsentiert, also da sollte etwas mehr Herausforderung auch da sein, denke ich. Also das ist jetzt meine Meinung. Ihr könnt vielleicht anderer Meinung sein, Ja, bin ich aber ich völlig wollte es bei mal dir. sagen. Hast du Kira, du vollkommen hast einen recht. Job. Magst du das machen, Kira? Ich mag es nicht mehr machen, ich bin verbrannt. Also ich habe zu viele Freunde, ich habe zu viele Feinde. Also das ist wäre völlig sinnlos. Christoph? Ja, ich wollte dazu nur noch sagen, ich fand. Jetzt warst du abgehakt. Musst du noch mal Ja. wiederholen, bitte. Ja. Nee, ich war noch auf einer anderen Taste, deshalb. Ich fand das alte Format eigentlich ganz gut, wie es bisher gewesen ist, mit Vorstandsraum, Zuhörer und Saalmikrofon. Und ich würde, oder ich fände es gut, wenn du oder wenn ihr dieses Pad endlich einstampfen würdet. Das ist eigentlich nur dafür da, dass Leute, die zu feige sind oder nicht die Eier haben, selber zu sagen, was sie rumkotzen wollen, da rein posten, damit dann andere ihre Beschimpfungen und Beleidigungen unter der Gürtellinie vortragen. Das ist nicht gut. Nein, also ich sag mal so, wenn da eine Frage steht, die irgendwie unter der Gürtellinie ist oder nur rumspammen, dann ignoriere ich die einfach. Also ich meine, die Größe muss man auch einfach haben, dann mal zu sagen, eine Frage kann auch ein Beitrag sein, den man nicht behandeln muss. Das gilt auf allen sozialen Medien, das gilt auch im Pad. Und wenn jemand nicht die Größe hat, irgendwie zu dem zu stehen, was er schreibt, was er sagt, was er in irgendeiner Form da von sich gibt, ja, dann ist das halt so. Dann kann ich da auch nichts machen. Jetzt hat die, also ich meine, ich finde das Pad eigentlich wichtig, um das noch zu ergänzen, weil da immer auch noch mal so ein bisschen Dokumentation darüber abgeliefert ist, was in der Sprechstunde gelaufen ist. Wenn wir das nur im Mumble machen, dann hast du halt so gar nichts für Leute, die nicht da sein konnten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber als ich noch nicht im Bufo war, habe ich immer mal gerne nach der Bufo-Sitzung nach der Sprechstunde in das Pad reingeguckt und so ein bisschen die Stimmung rausgehört. Und auch wenn da viel Quatsch drin steht, aber man kann zwischen den Zeilen immer mal wieder auch konstruktive Sachen lesen. Und das halte ich für nicht ganz unwichtig. Also ich würde dieses Pad nicht einstampfen wollen. Es gibt ja auch immer mal wieder Leute, die irgendwie unaufgefordert Protokoll mitschreiben. Und das finde ich halt dann ganz cool. Also das ist halt dann irgendwie so dieser Crowdsourcing-Gedanke. So, dann hat die Astrid sich jetzt gemeldet. Bitte, Astrid. Danke, Bucky. okay, erstens, Pat, wir haben es sonst eigentlich immer so gemacht, dass Menschen, die eben entweder nicht ans Mikro möchten oder aus irgendwelchen Gründen nicht können, es kann ja immer auch mal was kaputt sein, ihre Fragen ins Pad schreiben können, aber ihren Namen dazu schreiben müssen, wenn sie denn möchten, dass die Frage dann auch gestellt wird. Das halte ich für eigentlich eine sehr vernünftige Methode. Grundsätzlich muss da jetzt nicht der Real Name stehen, der Nick reicht auch. Aber das hatten wir eigentlich bisher immer so. Das jetzt als Input von meiner Seite zum Thema Moderation kann ich euch gerne machen. Ich bin allerdings nicht so wie Kira, dass ich dann als Moderatorin auch noch Fragen stelle, sondern ich würde dann schlicht für einen geregelten Diskussionsablauf sorgen und ab und zu auch mal dich unterbrechen, Paki, wenn es wieder ein bisschen zu lang wird. Also wenn du das möchtest. Ja klar, schlag mich, gib mir Tiernamen. Kein Problem. Wart's ab. Das freut mich ja tierisch. Ja super, dann moderier mal. Du hast den Job. Okay, wo haben wir denn jetzt? Bastian. Ich habe Bastian. Jawohl, nee, Arne, ja. Sorry. Ja, Stimmt, eben. Ja, Allgemeinheit, wärt ihr so nett, eure Wortmeldungen in den Pad-Chat zu schreiben, da sehe ich sie nämlich besser. Also Arne. Ja, was das angeht, mache ich beim nächsten Mal. Und auf jeden Fall ein dickes Plus 1 dafür, was das Pad beibehalten und Dokumentation angeht. Das ist, manchmal will man eben Sachen mal eben nur überfliegen und manchmal hat man auch irgendwie eine halbe Stunde Zeit, mal eben auf was Aufgenommenes nachzuhören oder so. Das ist aber mal so, mal so. Und außerdem, bei 60 Leuten, die hier drin sind, so wegen asynchroner Kommunikation, ist es manchmal auch vielleicht einfacher und zielführender, eine Frage direkt ins Bett zu schreiben, als sich zu Wort zu melden. Okay. Gut, vielen Dank für den Input. Dann sind wir jetzt bei Bastian. Bastian. Bastian, ach, du musst ja dich entstummen. Ja, ja. Alte Leute, ihr wisst ja schon. Also erstens mal so ein paar Sachen. Pet beibehalten immer gerne. Was uns stört, uns stören ja eigentlich diese völlig blödsinnigen Kommentare im Pet-Chat. Vielleicht kann man dann einfach mal so ein, was Big Arne auch gerade sagte, ja, es ist ganz günstig, wenn man nachlesen kann. Man kann das ja irgendwie übertragen, irgendwohin, wo diese ganzen dämlichen Kommentare dann nicht dabei sind. Zweitens, ich habe eine ganz verwegene Idee. Lass uns das ja beides mal zusammen machen. Du machst die Moderation und ich stelle die Fragen mit der Moderation und so, ne? Das wird bestimmt lustig, so ein Team so. Oh, das wird schlimm. Nee, das wird lustig, ganz ernsthaft. Ich wurde ja immer verschrien, ich sei so polarisierend. Das ist ja Quatsch. Ich kann moderieren und das in vielen tausenden Sitzungen, glaube ich, haben wir euch bewiesen. Du kannst auch moderieren, aber mit einem anderen Fokus. Und es ist langweilig, wenn hier nur jemand moderiert und sagt, ja, hat noch jemand eine Frage. Es ist auch sinnvoll, wenn in einer Moderation mal ein Thema angesprochen wird, wenn also eine Moderation sie vorbereitet und vielleicht neugierig darauf ist, was die anwesenden Bundesvorstände zum Beispiel. Bastian? Das ist ein bisschen abgehackt. Ist das abgehackt? Bei euch auch so? Ja. Yep. Da waren jetzt Lücken drin, aber ich glaube, so den generellen Sinn haben wir mitbekommen. Habe ich insgesamt überhaupt keine Probleme mit, weil zum Vorbereiten habe ich keine Zeit. Und vor allen Dingen, wenn es Themenabende sind, was ja eigentlich auch die Intention ist neuerdings, kann man das auch sehr gerne machen. Jetzt habe ich hier aber ein Pad voller Fragen und wir könnten ja mal gucken. Da gibt es ja Menschen, die sogar ihren Namen dazu geschrieben haben. Sollen wir mal durchschauen? Klar, du bist die Chefin jetzt. Okay. Ja, das bezieht sich auf die Allgemeinheit. Hinterher sagen die alle, das ist ja todlangweilig, was da drin steht. Ja, bist du schuld. Okay, das ist sehr schön. Fein. Kennst du doch, Astrid. Wir fangen mal an mit der Zeile 31. Wie sieht der Bufo den Austritt von Markus Kompa und die in dessen Blog erhobenen Vorwürfe? Ja, Paki, wie siehst du das denn? Naja, da muss ich jetzt diplomatisch sein. Also mich hat der Austritt von Markus natürlich sehr geärgert. Ich kann auch verstehen, dass er ungehalten war, dass wir da nicht schneller reagiert haben. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe schon am Montag in der Pressesitzung angekündigt, dass ich in den nächsten Tagen so gut wie gar keine Zeit habe, weder diese digitale Charta zu lesen, noch mich dazu zu äußern, zumindest differenziert. Und hatte in der Pressesitzung am Montagabend gebeten, ob das jemand übernehmen könnte. Daraufhin hat sich der Smackworks gemeldet und gesagt, er bereitet was vor. Dann bekam ich am... lass mich nicht lügen. Muss ich jetzt selber nochmal nachgucken. Am 2.12., das war der... Freitag. Genau, also dann trudelte das so vor sich hin. Und ich wusste auch irgendwie, dass da ein Beitrag in Vorbereitung ist. Ich glaube, am Donnerstag kam irgendwie eine Meldung, dass der Beitrag von der AG... Okay, gut, war das am Donnerstag. Das war nicht am Montag, sondern das war am Donnerstag. Hast recht, Smackwords. Aber irgendwie meine ich, dass du gesagt hättest, dass ihr da irgendwas versuchen wollt. Wenn ich mich irre. Also so, oder habe ich das geträumt? Also das müssten wir jetzt tatsächlich nachhören. Ich glaube, das ist auch von nachgeordneter Bedeutung in Anbetracht der Tatsache, dass ich ja mitgeschrieben habe, weiß ich, dass am Donnerstag der Anstoß kam, am Freitag geschrieben wurde und ich meine, Samstagmittag ist veröffentlicht worden. Genau, jedenfalls war das Presseteam oder Jürgen sich da auch mit der Flaschenpost irgendwie abgestimmt, was ich so im Hintergrund mitbekommen habe. Und Smacksworks hat den Beitrag geschrieben, der ging ins Lektorat. Und ich habe dann eine SMS bekommen am Donnerstag um 10:30 Zur Info, wenn es keine PM gegen die Zensur gibt, verlieren wir unseren letzten Juristen in der Partei. Jo, da kann man dann dazu stehen, wie man will. Aber ich lasse mich nur ungern erpressen und ich kann um 10:30 abends auch keine PM mehr rausschicken. Und ich war auch fest davon überzeugt, dass eine Pressemitteilung zu einer Digitalcharta in der Form keinen Mehrwert liefert, weil dieses Werk, wenn man von einem Werk reden möchte, was ich mittlerweile habe ich es ja auch gelesen und bin davon überzeugt, es ist kein Werk, wenn überhaupt ein Unwerk oder wie man es auch immer nennen mag, aber ich bin davon echt regelrecht enttäuscht. Eine Pressemitteilung auf sowas ist nicht die wirklich sinnvolle Antwort. Und wenn jemand meint, dass, weil ein Bundesvorstand einer Piratenpartei eine Pressemitteilung nicht rausschickt, ein Grund für einen Austritt sein möchte, dann weiß ich es auch nicht. Dann hat er irgendwie die Piratenpartei nicht verstanden. Ja, darum weiß ich auch gar nicht. Also ich kenne... Kann ich bitte aussprechen, Harald? Danke. Ja. Es ging jedenfalls noch weiter. Also Julia hatte einen recht interessanten Beitrag geschrieben. Einige Piraten haben Beiträge geschrieben. Mittlerweile haben irgendwie Christos und auch noch andere sich dazu geäußert. Ich hatte mich auf Twitter auch schon dazu geäußert und ich meine, ich habe, glaube ich, auch öffentlich ziemlich viel von der AG Digitalisierung und auch von Smackworks retweetet und keinen Hehl daraus gemacht, dass ich es großartig finde, dass wir solche Leute in der Partei haben, die sich so intensiv mit dem Thema beschäftigen. So, wenn dann jemand kommt und sagt irgendwie oder meint, mich unter Druck setzen zu müssen mit Austrittsdrohungen, dann reagiere ich darauf sehr empfindlich, weil wir durchaus in der Lage sind, selber zu entscheiden, auch im Bundesvorstand, wie wir solche Sachen handhaben. Und ich halte es für absolut peinlich, so einen... Ich komme zum Schluss. Ich halte es für peinlich, sowas mit einer Pressemitteilung zu kommentieren. Wenn man nicht die Zeit hat, das irgendwie intensiv zu analysieren und zu kommentieren, dann sollte man es einfach lassen. Insofern habe ich da einfach anderen Leuten, die den Vortritt gelassen haben, mich auf die Sachen konzentriert, die ich zu tun hatte. So. Ja. Okay, gut. Wortmeldungen bitte in dem Pad-Chat. Ja, darf ich was sagen? Gleich. Ja, okay, erstmal vielen Dank, Paggy. Der Punkt ist ja, wenn Menschen meinen, sie müssen damit drohen, den Schal über die Schulter zu werfen und zu gehen, die Nase in der Luft, Reisende soll man eben nicht aufhalten. Harald. Also ich weiß vom Kompa, dass er schon länger zu Leuten gesagt hat, auch in meinem Beisein, dass er zum Jahresende austreten wird. Das war jetzt sozusagen nur der Abgesang. Und ansonsten würde ich und werde das auch noch in seinen Kommentar reinschreiben, da er mit solchen Dingen befasst ist, ist piratiges Mandat und piratiges Handeln, dann macht er einen Beitrag, gibt den an die Pressegruppe oder an Paki oder an wen auch immer und dann wird das veröffentlicht, wenn das okay ist. Das ist aber genau das Problem. Also da rumzujammern und zu sagen, nur weil ihr nicht irgendwie tut, trete ich jetzt aus, ist doch völlig lächerlich, oder? Im Prinzip ja, aber ich denke, das Thema ist jetzt auch soweit durchgesprochen. Michael Ebner, bitte. Was ich Paggy in seiner längeren Ausführung aus... Michael, bist du leise? Lauter. So. Besser? Ja! Okay, schrei Paggy, uns an! Was ich in deinen Ausführungen rausgehört habe, ist, dass der Prozess im Moment so nicht organisiert ist, dass man jederzeit kurzfristig auf andere Dinge reagieren könnte, die um uns herum passieren. Das soll jetzt kein persönlicher Vorwurf sein. Ich habe es ja auch mitgekriegt, dass wir im Bereich des Presseteams ja, ich sag's mal salopp, gerade großen Spaß haben. Aber wenn man das jetzt eh neu aufsetzen muss, dann findet doch bitte irgendeinen Mechanismus, der garantiert, dass egal wie ausgelastet du bist, wie ausgelastet Christos ist, dass auch immer, dass aber auf jeden Fall kurzfristig reagiert werden kann, weil wir gehen in ein Bundestagswahljahr, wir können es uns nicht leisten, dass solche Prozesse an Leuten hängen, die das leider nur nebenberuflich oder ehrenamtlich machen können. Das muss einfach irgendwie anders organisiert werden. Okay, vielen Dank, Michael, für deinen Input. Paki, hast du dazu noch einen Kommentar oder sollen wir weitermachen? Na klar, wenn Michael mich was fragt, freue ich mich ganz besonders, darauf zu antworten, weil seine Fragen meistens nochmal tiefer gehen. Und da gehe ich natürlich auch tiefer drauf ein. Ich habe ein Budget entwickelt, gemeinsam mit dem alten Presseteam, was wir am Wochenende, also Christos hat mich da vertreten, beziehungsweise auch Lothar und noch einige andere Kollegen aus dem Landes-, aus dem Bundesvorstand, das Verwaltungstreffen in Weimar hatte mit auf der Tagesordnung das Treffen der Landesschatzmeister, sprich dem Schatzmeisterclub. Und dort habe ich ein Budget eingereicht für die Finanzierung eines Pressesprechers. Das ist das eine. Ob das positiv beschieden wird, erfahren wir wahrscheinlich nächste Woche. Die machen das jetzt im Umlauf, aber ein erstes Meinungsbild war soweit positiv, was mich so ein wenig hoffnungsvoll stimmt und mich auch motiviert, alles zu geben. Der andere Punkt ist, wir haben heute Nachmittag um 4 Uhr eine Anfrage von Netzpolitik.org reinbekommen. Also ich habe die bekommen von dem noch aktiven Team der Bundespresse, dem alten, von dem Herrn Zechmeister, also Netzpolitik.org. Ja, ich rede von einem Journalisten, der unsere absolute Zielgruppe bedient. Das habe ich, also den, die Mail habe ich dann in ein Pad kopiert, habe Christos und diverse Leute, die mit dem Thema Netzpolitik beschäftigt sind, also zum Beispiel auch Smackworks und ein paar anderen Leuten, den Padlink geschickt und habe sie darum gebeten, das mit mir gemeinsam zu beantworten. Ich habe das auch, weil es datenschutzrelevante Fragen waren, an den stellvertretenden Datenschutzbeauftragten geschickt. An der Stelle auch nochmal Danke an Sir Thomas Mark, aber auch an Bastian, die beide sehr eng zusammenarbeiten, wie ich eben per DM erfahren konnte. Also der hat wohl den Bastian dann direkt angeschrieben. Und zwar ging es um diesen Artikel, den ihr alle sicher mitbekommen habt. Ich habe nur gezeigt, dass es die Bombe gibt, also diese Targeting-Geschichte. Und hab um 16 Uhr oder was den rumgeschickt und hatte den innerhalb von 3 Stunden beantwortet. Zwischenzeitlich habe ich noch mit Uwe Stein telefoniert, der auf der Weihnachtsfeier der Landtagsfraktion NRW war. Da war die Forschungstorte noch mit am Telefon, die mich da noch kurz beraten haben. Und wir haben dann mit einer Ergänzung von Sir Thomas Mark die Antworten auf die Fragen in kürzester Zeit beantwortet. Das zeigt so ein bisschen, wie ich arbeite. Das kann man intransparent nennen, aber ganz ehrlich, Leute, wenn wir besser werden wollen, wenn wir in der Presse sein wollen, dann müssen wir verdammt fucking schneller sein als Grüne, als die Linken und als die FDP, die unsere ersten Konkurrenten sind und die massive Ressourcen haben, um solche Sachen zu machen. Und wenn mir irgendwie jemand erzählt, ich soll irgendwie dabei noch transparent sein, dann sage ich, sorry Leute, mit einem Budget von 0,00 Euro könnt ihr froh sein, dass ihr einen Vorsitzenden habt, der sich irgendwie den Arsch aufreißt, irgendwie 16 Uhr während seiner Arbeitszeit irgendwie diesen Aufwand betreibt, damit wir irgendwie in kürzester Zeit einen Anruf oder eine Frage von Netzpolitik.org beantwortet bekommen. Und jetzt zitiere ich mal den letzten Absatz dieser E-Mail, die ich bekommen habe. Da wir den Artikel für morgen früh planen, wäre eine Antwort bis heute Abend super. Sollte Ihre Partei noch keine abgeschlossene Position zum Thema haben, teilen Sie uns bitte dies oder ob Sie planen, sich mit der Thematik anders auseinanderzusetzen. Einfach mit. Ich habe in der kurzen Zeit irgendwie Grundsatzprogramme studiert, habe das Wahlprogramm von 2013 genommen, habe die Sachen da reinkopiert, habe die umformuliert, so dass die auf die Fragen passen, habe in der Zwischenzeit, ich komme zum Ende, ich habe in der Zwischenzeit mit 4 Leuten telefoniert und habe 7 Leute per DM angeschrieben, während Christos das Ganze nochmal auf die Polgef-Mailingliste geschickt hat und letztendlich waren irgendwie 3 Leute im Pad. wovon einer geschrieben hat, und das war der Thomas Gansko, der auch sehr gut geschrieben hat, und letztendlich dann auch der Thomas Mark, der das noch ergänzt hat. So, und das war sehr geil und das hat gut funktioniert. Und ich möchte das kommende Team auch dahingehend irgendwie mitnehmen, so zu arbeiten. Also dann halt schnell irgendwie einzelne Leute anschreiben und gucken, was geht, und möglichst schnell Statements raushauen. Okay, vielen Dank. Das war jetzt sehr ausführlich. Wir machen das nächste Mal ein bisschen kürzer, glaube ich, ne? Ja, gibt's Wortmeldungen dazu? Ich erwarte jetzt gerade mal eine. Ne? Gut. Okay, dann gehen wir im Pad weiter. Wie steht der Bundesvorstand zu dem Vorschlag, bei Gastbeiträgen auf der Bundeswebsite auf die Kennzeichnung zu verzichten, dass der Beitrag nicht notwendigerweise der Position der Piratenpartei entspricht, wenn der Gastbeitrag durch die beschlossene Programmatik gedeckt ist? Oh, das ist im Prinzip eine Frage, die letztendlich einen Konflikt beschreibt, den wir seit Jahren haben. Kann jeder auch gerne mal irgendwie die Tweets von Jens Seitenbusch lesen, die er in den letzten Tagen rausgehauen hat. Also das war ein Gastbeitrag von einer AG. Und AGs haben bei uns nicht den Status, dass sie irgendwie offizielles Parteiorgan sind. Ja, so. Zu dem Thema würde ich mit dir ganz gerne nochmal telefonieren übrigens. Ja, können wir gerne machen. Wie man dazu steht, wie ich da reagiert habe, darüber kann man streiten. Ich habe in dem Moment halt relativ formell geantwortet, das war im Nachhinein ein Fehler, ja, gebe ich zu, Entschuldigung, SmackWorks, dass ich da, jetzt ist er nicht mehr da, aber auch Entschuldigung an alle Schreiberlinge aus irgendwelchen AGs. Wir müssen den Status der Arbeitsgruppen da satzungsmäßig oder GU-mäßig klären. Aber solange sich AGs gründen können, wie sie lustig sind und irgendwie Sachen machen können, sind das halt Gastbeiträge von Piraten, die in irgendeiner Form sich mit dem Thema beschäftigt haben. So, genau. Okay. Und das hören wir seit 2010, ja. Aber es ist nicht meine Aufgabe, irgendwie mich über die Satzung zu stellen, sondern ich muss das so behandeln. Und wenn in der Öffentlichkeitsarbeit so ein Beitrag reinkommt, dann behandeln wir den wie jeden anderen auch von MDLs, von Themenbeauftragten, von Vorständen. Der wird erstmal lektoriert und dann wird der als solches gekennzeichnet und auf die Webseite gestellt. Und wenn mich jemand fragt, ist das Position der Partei, dann sage ich, nein. Das ist nicht Position der Partei, weil die Position der Partei kannst du im Grundsatz oder im Wahlprogramm nachlesen. Ja. Und so war die Frage. Und das Problem an dem Tweet war das das war so eine fiese Frage. Die war nämlich doppelt kompliziert, weil eine Frage irgendwie verleibt sich die Partei diesen Blogpost ein. Ist mitunter, wenn man das Handy irgendwie in der einen Hand hat und einen Döner in der anderen und gerade auf dem Weg zu einem wichtigen Termin ist, ja, beim nächsten Mal werde ich so auf so eine Frage auf Twitter nicht mehr antworten. So. Okay, dann wäre das vorläufig geklärt. Aber wie gesagt, es ist einfach so, ich fürchte mal, dass einfach die Kritik ist, das hätte man geschickter formulieren können, Paggy. Aber wie gesagt, es passiert und wird dann wahrscheinlich auch nicht nochmal passieren. Der Mensch lernt ja. Jo, die nächste Frage formuliere ich mal ein bisschen um. Sag mal, wie ist eigentlich die Stimmung im Bundesvorstand? Kommt ihr gut miteinander klar? Wie funktioniert ihr als Team? Gibt es Probleme? Wenn ja, welche? Und kann man euch da eventuell unterstützen? Ähm, Danke, Astrid, dass du das so fragst. Und ich habe die Frage ja gelesen. Ich finde, die Frage sollten wir grundsätzlich mal anders irgendwie stellen. Jemanden in meiner Situation zu fragen, warum ich so viele Alleingänge mache, nach meiner Kandidatur, nach den Blogposts, die ich geschrieben habe, kann ich eigentlich so in der Kürze jetzt einer Sprechstunde kaum beantworten. Das Problem ist, wir haben keinen Erfolg. Und ich versuche gerade an ganz vielen Stellen Stellschrauben zu drehen und mit Leuten zu reden und Dinge anzustoßen, und da auch schnell zu sein, auch in der Presse schnell zu sein und gerade in meinen Geschäftsbereichen Dinge zu bewegen. Das sorgt natürlich unter den alten Mitgliedern im Bundesvorstand auch für Irritationen. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, wenn Christos oder Carsten, auch Lothar, mich bitten, dass ich ein wenig das Tempo rausnehme. Und wer mich kennt, der weiß, wie schwierig das ist, mich zu bremsen. Und ich versuche darauf einzugehen. Und ich nehme die Kritik auch an. Ich sehe auch jetzt, dass ich nicht alles leisten kann, dass ich da auch vorsichtig sein muss und möchte unglaublich gerne keinem vor den Kopf stoßen. Aber ich weiß auch, dass ich in der Kommunikation gut bin und dass ich die Sachen, die ich anstoße, wo ich einen Riecher für habe, gut bin. Insofern, die Stimmung im Bundesvorstand ist gut. Die Stimmung ist nicht aggressiv. Also ich kriege absolute Unterstützung, auch von Christos, auch von Carsten, also Leuten, die mir politisch bisher nie besonders nahe waren. Ich weiß, dass das auch von außen befürchtet wurde, dass wir uns irgendwie in die Köpfe kriegen. Aber ich möchte an der Stelle nochmal sagen, wir verstehen uns gut und wir sind auch im ständigen Austausch. Auch den Weggang von Michael Kutbar haben wir gut verkraftet. Thomas hat es übernommen, Carsten hat es teilweise übernommen. Es gibt viele Prozesse, die gerade laufen, wo ich das Gefühl habe, da ist was im Wachsen begriffen. Auch die Signale vom Verwaltungstreffen am Wochenende waren okay, also waren nicht jetzt super überschwänglich anhand der jetzigen Situation, das kann niemand erwarten, aber es war okay. So, das ist so, und ich meine, ich habe mich am Freitag ja auch nochmal mit Christus und Carsten kurz besprochen. Also wir arbeiten professionell miteinander, wir reißen uns nicht den Kopf ein, wenn irgendwie mal jemand einen Fehler macht. Und wir schützen uns auch. Und wir schützen auch Leute, die um uns herum mit uns zusammenarbeiten. Wir stehen füreinander ein. So. Ich denke mal, dass das die Frage beantwortet. Vielleicht fragst du noch mal weiter, wenn das nicht ausführlich genug war. Ja, ausführlich genug an sich schon. Aber so prinzipiell gesehen habe ich das Gefühl, dass der Eindruck entstanden ist, dass du sehr viel eben tatsächlich ohne Absprache machst und das Vorstandsteam als Ganzes dann vor vollendete Tatsachen stellst, wo die dann sagen, okay, jetzt haben wir die Situation Frissvogel oder stirb. Das ist jetzt tatsächlich nicht meine Frage, sondern es ist in der Tat so, dass ich so insgesamt das Gefühl habe, dieser Eindruck ist entstanden. Und wenn du vielleicht darauf nochmal kurz eingehst, ja, ich moderiere nur und annehmend ignoriere ich ab sofort. Ganz ehrlich, also ich gucke auf meine Geschäftsbereiche und arbeite und bewege mich mit meinen Aktionen in meinen Geschäftsbereichen. Am Anfang gab es ein bisschen Unstimmigkeit mit Christos, weil ich den nicht mitgenommen habe oder nicht mitnehmen konnte, weil auch einfach viel zu viel war. Aber mittlerweile klappt die Abstimmung da ganz gut. Und ansonsten gehe ich keinem irgendwie da in die Geschäftsbereiche rein. Und das sind auch keine Alleingänge, sondern ich verstehe das so, dass ich dafür gewählt worden bin, Dinge anzustoßen und die Sachen, die ich in meinen Blogposts geschrieben habe, dass ich dafür ein Votum bekommen habe. Und ich erwarte nicht von Lothar, dass er mich irgendwie jede Woche darüber informiert, wie der Stand der Rechenschaftsberichte ist. Ich erwarte auch nicht von einem Genseck oder von einem stellvertretenden Vorsitzenden, dass die mich reinnehmen. Das Amt des Vorsitzenden ist in sich begründet schon ein recht exponiertes in der Piratenpartei. Und zwar immer so, dass ich das Vorsitzende in der Piratenpartei letztendlich sehr stark unter Druck, unter Feuer, unter Nachfragen standen. Das habe ich in NRW schon als Landesvorsitzender so erlebt. Und wenn ich das so mal so summarum zusammenfasse, habe ich diese Initiativen, die ich ergriffen habe, letztendlich immer sowohl mit meinen Vorstandskollegen gut erklären und begründen können. Und der Landesverband NRW hat davon eigentlich eher profitiert. Also, mehr kann ich zu meiner Verteidigung da auch nicht sagen. Aber ich wehre mich auf jeden Fall dagegen, dass ich Alleingänge mache, weil es sind keine Sachen, die irgendwie der Partei schaden. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, es ist jetzt 22.01 Uhr. Ich habe noch eine Wortmeldung von Bastian. Und danach würde ich die Sitzung dann auch schließen wollen, auch wenn wir etwas später angefangen haben. Weil ja der erste Teil der Vorstandssprechstunde eigentlich schon während der Redaktionssitzung stattgefunden hat. Wehrt euch, wenn ihr das nicht wollt. Und jetzt ist Bastian dran. Also der Papagei hat gesagt, ich bin zu verstehen. Bin ich das? Oh. Fein. So, erstens finde ich es ein bisschen unschick, dass der Paki ständig in der Defensivposition hier ist. Also er verteidigt sich, was er macht und so. Das muss gar nicht sein. Man könnte das auch viel positiver alles organisieren, glaube ich. Sorry, ich muss gerade ans Telefon gehen. Ich kann gerade nicht mithören. Ja, ja, okay. Der zweite Punkt ist, das können wir auch im Plenum hier sozusagen diskutieren. Der Paki ist der einzige Bundesvorstand, der anwesend ist. Das finde ich schon etwas bemerkenswert. Da passt so ein bisschen dazu, ist das eine One-Man-Show oder so. Also das war mal anders. Ich glaube, dass es nicht notwendig ist, dass immer ganz viele Bundesvorstände anwesend sind, aber eine alleine in der Bufo-Sprechstunde finde ich schon irgendwie blöde. Vielleicht kriegen wir das ja hin, dass ein paar da sind, nicht alle, aber ein paar da sind, wo damit sich diese ganze Geschichte nicht auf so eine Inquisitionsebene hier abspielt oder auf einer solchen. Das wäre mir ganz lieb. Natürlich ist es gut, dass man einen Bundesvorstand befragt und sagt, hey, was machst du da eigentlich? Ich wäre der Letzte, der das nicht unterstützen würde. Aber zurzeit ist es ein bisschen einseitig. Finde ich auch nicht so ganz prickelnd. Liebe Leute, das ist hier ein Gesamtkunstwerk, auch ein Bundesvorstand ist ein Gesamtkunstwerk. Ich weiß, dass die nicht immer so super toll gut miteinander können, aber sie wuppen das irgendwie. Wollen wir es ihnen nicht so schwer machen? Wollen wir mal gucken, wie wir die Zusammenarbeit in der ganzen Piratenpartei gut hinbekommen? Da gehört es natürlich auch dazu, dass man zumindest, wo es wirklich geht, zusammenarbeitet. Und ich finde es ja auch ganz gut, dass die Bundesvorstände sich gegenseitig in die Pfanne hauen und das sollte auch nicht so sein im Team. Gleichwohl, ich finde es bemerkenswert, dass nur einer da ist. Und ich glaube, das hat auch einen Grund. Danke. Bitteschön. War jetzt keine Frage. Soll ich mich dazu noch äußern? Das war so was zwischen Statement und Frage. Aber natürlich sollst du dich dazu äußern. Das weißt du doch. Astrid, darf ich? Ja, selbstverständlich. Danke. Danke, Bastian, dass du mir mal zur Seite springst, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nein, Scherz. Naja, ich sag mal so, also um meine Kollegen in Schutz zu nehmen, Carsten hatte vor vier Wochen eine Sprechstunde mit Moni. Und ich glaube davor, die Sprechstunde war irgendwie mit den Schatzmeistern in der Verwaltung. Ich werde das einfach mal so weitergeben. Ich habe auch gar nicht den Anspruch, hier irgendwie eine One-Man-Show abzuziehen. Ja. Ich mache genug schon im Hintergrund. Ich habe auch Kontakte zu genug anderen Leuten aus NGOs, aus den unterschiedlichsten Medien, was ja auch mein Job ist. Aber ich habe meine Funktion irgendwie, also jetzt gar nicht meine Person, sondern meine Funktion immer so auch verstanden, dass es macht mir Spaß. Also das tut mir nicht weh. Ich empfinde das auch nicht als Rechtfertigung. Also wenn ich mich rechtfertigen müsste, würde ich sagen, stopp mal, hier läuft was schief, ja, weil ich bin letztendlich auch nur ein Hansel, der irgendwie auf dem BPT auf die Bühne gesprungen hat und ein paar Sachen ins Mikro gebrüllt hat. Das könnt ihr alle auch. Und meine Aufgabe ist eigentlich mehr so dieses Empowering, also dieses euch zu sagen, dass der ganze Laden hier nur dann läuft, wenn ihr genauso viel Energie, oder nicht genauso viel, aber auf eure Art und Weise und die Möglichkeiten, die ihr habt, in diese Partei reinsteckt. Sei es Energie, sei es Zeit, sei es Geld, sei es Talent, sei es Ideen, was euch halt gerade so passt. Und im Moment habe ich einfach das Gefühl, dass ich da nötig bin, eben diese Koordination, diese Impulse in die Partei zu geben. Und ganz ehrlich, wir sind gerade unter uns, wir sind nicht unter uns, Astrid nimmt auf. Egal, ich sag's trotzdem. Wir, die wir hier sind, sind gerade konstant dabei, diese Partei zu reanimieren. Weil es hat jetzt irgendwie aufgrund der letzten Wahlschlappen so viel Frust gegeben, so viele Leute sind ausgetreten und die jetzt noch in Pirat sind und sich so als solches verstehen und ihre Hoffnung und ihr Herzblut in diese Partei stecken, sind dabei, jetzt nochmal alles zu geben, damit wir irgendwie in den nächsten 3 Landtags- und in der Bundestagswahl zeigen, dass wir noch da sind. Ja, und ihr habt meine Reden auf den Parteitagen gehört. Ich bin der Meinung, dass eigentlich weltweit, ich weiß, ich bin größenwahnsinnig, aber ich weiß, dass es weltweit nur eine Partei geben kann. Das sind wir. Okay, das ist mal ein schönes Schlussstatement. Ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich möchte trotz allem relativ pünktlich Schluss machen. Deswegen bitte ich dich, Christoph, jetzt um Verständnis, dass ich das jetzt nicht mehr mit dran nehme. Ich bedanke mich bei Paggy, weil ich weiß, was das für ein Ding ist, den Kram alleine zu machen. Bei euch für erstens Fragen und zweitens für die Anwesenheit und fürs Zuhören. Wünsche euch noch einen schönen Abend, da hören wir uns dann in 2 Wochen wieder.